Drei Jugendliche aus Sondershausen sitzen auf der Anklagebank. Sie sind Anhänger des Satanskults. Sie sollen ihren Mitschüler Sandro Bayer umgebracht haben. Hunderte Horrorvideos haben die Angeklagten konsumiert. Daher stammt unter anderem ihre Neigung zu schwarzen Messen, sagt Jürgen Hauskeller, Pfarrer in Sondershausen. Die Beschäftigung mit dieser menschenverachtenden Ideologie, wo das Töten des Menschen zum Programm gehört, hat einfach die Jugendlichen dazu befähigt,